Abschnitt 4 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Eilige Balkanfahrt, Teil 1. Mai 1913. Hinter Schalaria, nahe der Serpentine Kataro-Cetinje, wo die Schuppen der Schmiede und der Fuhrleute, Klammer auf, ihr Eselstall ist immerhin schöner als ihr Wohnraum, Klammer zu, und der Häusler stehen, spielen schmierige Kinder mit Aloeblüten, mit Pyramidenglockenblumen und mit wilden Rosen. Man fragt eines der kleinen Mädchen, möchtest du mir die Blumen geben? Und ohne weiteres erhält man den Strauß. Aber den Kreuzer, den man der Kleinen dafür reicht, will sie nicht nehmen. Schaut scheu die Münze an, dann den Spender, dann die Spielgefährten, dann läuft sie schnell und freudig mit dem Geldstück davon. Kommt man nach einer halben Stunde desselben Weges zurück, lauern etwa 30 Kinder, strecken Blumen entgegen, betteln und sind nicht abzuschütteln. Man hat sie mit dem Kreuzer verdorben. Ein Miniaturbild der Politik, die die Großmächte auf dem Balkan betreiben. Mützenkunde ist hier eine Wissenschaft. Türken sind ohne den roten Fes mit schwarzer Quaste nicht denkbar. Die Kopfbedeckung der Kroaten ist der Pomiljoro, ein flaches rotes Mützchen. Bosniaken sind am übermäßig hohen, quastenlosen Fes kenntlich. Die Tschernogorzen schmückt ein schwarzes, flachzylindrisches Käppi mit rotem Deckel, auf dem goldgestickt die Initialen des Königs sind. Der Fes der Herzegowiner ist von tief dunkelroter Färbung und darunter, auf dem Scheitelpunkt, sitzt ein winziger Tonsurdeckel aus kahlem Lammfell. Die Malissoren und die Miriditen krönt ein weißer Leinenfes. Verheiratete Montenegrinerinnen tragen ein schmuckes schwarzes Tuch, das aus ihrem Haarschopf über den Rücken rollt. Die Mädchen ziert ein schwarz-rotes Mützchen mit Silberstickerei und man sieht Greisinnen, die das Kopftuch nicht erworben haben, mit der koketten Kapika der Jungfrauen. Zu den Märkten der dalmatinischen Städte kommen montenegrinische Frauen und Mädchen mit Eiern, Grünzeug, lebenden Lämmern, Reisigbesen und Holzbündeln. Sie stricken auf dem Weg über den Küstenkarst, sie stricken vor ihren Körben und setzen die Nadeln auch während des Feilschens und Verkaufens nicht außer Betrieb. Ein Arzt des Roten Kreuzes erzählt von einer Frau, die einen Abgrund hinuntergestürzt war und sich den Oberschenkel gebrochen hatte. Trotz ihrer Schmerzen strickte sie bis zur Ankunft des Krankenwagens, strickte während der Fahrt ins Spital bis zum Beginn der Narkose. Steigen auf den Hängen des Karstmassivs Nebelschwaden und über den Gipfeln wuchtige Wolken auf, dann wirkt die Bocke nicht mehr wie eine kitschige Ansichtskarte, die Adria nicht mehr wie ein süßlich-blaues Wässerchen, und es ist die beste Zeit zu einer Bootsfahrt. Durch Nebelrisse blitzen die Schneefelder des Peschtingrad, die man von der Stadt aus nicht zu sehen vermag. Zwischen Fjorden liegt schwarz und schwer das Wasser. Immerfort stößt des Schiffchens Kiel auf Skolien, Felseninseln, dass die Planken zittern. Die wolkig verschwimmenden Bäume und Sträucher mit rauchenden Ranken und Zweigen verdecken die Küstenhäuser. Wenn ein Lustschloss verfällt, wächst der Park umso wilder empor. Die Häuser am Rande der See, die hier ein See ist, sehen alle wie solche morbiden Sommerresidenzen aus. Fährt man hart am Ufer, wird dieser Eindruck bekräftigt durch prunkvolle Steinbalkone und Renaissanceplastiken auf brüchigen Fassaden. Die Festung mit ihrem putzigen Campanile stammt gleichfalls aus der Venezianer-Ära, einer Zeit, in der das Epitheton gebieterisch das ästhetische Moment mit dem strategischen vereinte. einer Gondelpartie im Canale Grande gleicht dieser Teil der Meerfahrt. Aber nur Castelnuovo und Cattaro zeigen Spuren aristokratischer Vergangenheit, und die verschwinden an den Ortsgrenzen. Der geflügelte Löwe und die marmornen Veduten verbergen sich unter simplen Firmenschildern der Krämer oder hinter der ausgehängten Wäsche armer Fischerfamilien. Elender sind die Bauten der modernen Zeit. Wo die Berge der Krivoje direkt in die Adria abfallen, stehen Dörfer auf steilem Bergrand und am Meeresrand zugleich, morsche Bretterbuden. Als öffentliches Gebäude ist eine gebrechliche Hütte gekennzeichnet, die Tabaktrafik. Außerdem ist sie Prodea Pizza i Jediva. Schnapsflaschen mit Gläsern sind auf dem Pult gruppiert, von den Balken der Decke hängen Tücher, Bürsten, Stricke und Besen und verdecken den Wirt, Kaufmann und Trafikanten. Rechts in der Ecke ein Tisch, an dem ein paar Soldaten sitzen. Die Grenzgebirge stecken voll KUK-Truppen, hierher geschickt, ihr Leben zu opfern, wenn Montenegro Scutari nicht herausgibt, wodurch das ausgezeichnet bewährte europäische Gleichgewicht das Gleichgewicht verlieren würde. Darüber sind sich alle Regierungen dieses so glücklich ausbalancierten Kontinents einig. Die Soldaten jedoch von der hehren Mission durchaus nicht begeistert. Die hier in den neuen feldgrauen Monturen sitzen, an den papageigrünen Aufschlägen als 91er kenntlich, sprechen Tschechisch. Befragt wehklagen sie. So fern von Wrischowitz und der Kultur müssen sie ihr Dasein verbringen. Kein Kino, kein Bier, kein Mädel, 5 Tage nicht aus den Kleidern gekommen, sie schlafen in Zelten zwischen Dorfstraße und Meer, und die Wellen pinkeln manchmal nächtlings auf die Felsenmatratzen. Einer ist schon 7 Wochen von daheim fort, von Weib und Kind. Sorge plagt ihn und Eifersucht. Jung ist sie und hübsch. Maulesel suchen starrköpfig im kahlen Kalkboden nach Gras. Durch Fahnenschwingen telegrafiert ein Gefreiter, vom Grat signalisiert man die Antwort. Ein Infanterist hat den Kopf verbunden. Bin in ein Drahthindernis gefallen. 1 Millimeter tiefer und das Auge wäre weg gewesen. Dabei geht's uns noch gut. 6 Stunden von hier, oben auf dem Kamm, sind Bataillonskameraden. Die Leute langweilen sich. Sie lassen einen Besucher nicht gern fort. Will man wieder die Barke besteigen, so hört man Soldatenstiefel laufen. Ein Offizier, ein Feldwebel und ein paar Infanteristen, Gewehr in der Balance, nahen. 2 Soldaten queren strategisch von der Landstraße ab, rennen diagonal auf das Boot zu und packen das Landungsseil. Einige Augenblicke später sind auch die anderen da. Bitte sich zu legitimieren. Bitte, man legitimiert sich. Woher kommen die Herren? Aus Cattaro. Und was haben sie hier gemacht? Eine Spazierfahrt in der Bocke. So, so, in Zeiten der Kriegsgefahr macht man eine Spazierfahrt in der Bocke. Ja, man ist eben wegen der Kriegsgefahr da, Herr Hauptmann. Man ist Journalist, wie aus der Legitimation hervorgeht. Pah, eine Legitimation kann man sich leicht verschaffen. Außerdem ist mir gemeldet worden, dass Sie sich auffallend benommen haben und Notizen gemacht. Gewiss, Herr Hauptmann. Aber ein Spion wird sich doch nicht auffallend benehmen, am allerwenigsten Notizen machen. Davon habe ich andere Auffassungen. Sie werden mir ins Kommando folgen. Man ist gefangen. Der Hauptmann ist froh, eine Abwechslung gefunden zu haben. Und wenn's gut geht, das heißt, wenn der Häftling als Spion entlarvt wird, kriegt der Herr Hauptmann sicher einen Orden. Zum Unglück gibt es eine Feldtelefonverbindung mit Cattaro. Das Militärkommando ist informiert. Aus ist es mit der Gesellschaft, der Füsilierung und dem Militärverdienstkreuz. Im Autobus, der von Kataro nach Cetinje fährt, sitzt unter anderem ein 17-jähriger Junge. Serbokroat, Oktavaner eines dalmatinischen Staatsgymnasiums und Sohn eines kaiserlich-königlichen Landgerichtsrates in Rente. Bei Ausbruch des Balkanbrandes ist er auf und davon, um im Krieg gegen die Türken, sein verkrüppelter Fuß erlaubte ihm nicht als Soldat einzutreten, auf slawischer Seite im Roten Kreuz tätig zu sein. Er zieht eine Nummer der in Belgrad erscheinenden Ratna Kronika aus der Tasche, die seine Fotografie mit der Aufschrift »Peter Fürst Guzetitz, ein slawischer Balkankämpfer aus Österreich« zeigt. Fürst? Ja, er entstamme dem Fürstengeschlecht aus der Zeit der Ragusaner Republik, über die von Beginn des 15. Jahrhunderts an bis zum Frieden von Campo Formio ein venezianischer Comes herrschte. Die Slawen nannten diese Grafen Knees, Fürst. In Österreich haben die Deszendenten nur das Recht zur Führung des Prädikats Edler. So besitze er alle Adelsgrade. In Österreich darf ich freilich nicht mehr maturieren. Ich mache in Serbien das Abiturium und nächstes Jahr studiere ich in Wien oder in Prag an der Universität weiter. Das Automobil nimmt Benzin. Ob es nur reichen wird, besorgt der Chauffeur. Obwohl auf der Marina an 100 Benzinfässer liegen, darf er nicht mehr als 34 Liter mitnehmen. Das Normalquantum für eine Bergfahrt. Österreich will in gespannten Tagen Montenegro nicht mit Benzin beliefern. Die Fahrt geht über den Gorazda-Berg. Die dalmatinische Vegetation hört hinter Scagliari auf und an ihre Stelle tritt wirres Steingetrümm, formlos und in mannigfaltigen Fantasiegebilden. Bald streckt ein Elefant seinen Rüssel aus, bald glotzt ein ungeheures Gesicht, bald kauert ein Embryo zwischen zwei Blöcken, bald scheint die Straße von Tierköpfen eingerahmt, bald spreizt ein überdimensionaler Adler auf einer Felsspitze seine Fittiche. Auf der Passstraße St. Trinita, 281 Meter hoch, flankieren aufgepflanzte Bajonette der kaiserlich-königlichen Finanzer und Gendarmen das Auto. Revision. Das ist aber nicht die Grenze. Immer noch begegnet man österreichischen Patrouillen. Vom dunkelgrünen Hang des Vermatsch geteilt, liegt schräg unten die Katharina Bucht mit ihren rotgedeckten Häusern und die Theodobai, in der drei Kriegsschiffe nebeneinander ankern, flottendemonstrativ. Der Kirchhof von Scagliari ist von Zypressen umsäumt, die winzigen Kukuruzfelder am Ufer von plump aufgeschichteten Steinmauern. Schutz gegen das Wegschwemmen des Ackerbodens. Weinlaub klimmt auf Stöcken empor. Bald wird Malvasia und Muskat geerntet, in Zisternen nach Frankreich gehen und von dort, auf Flaschen gezogen und mit Bordeaux vignettiert, in die ganze Welt. Zwiebelfelder und Olivenkulturen sind wie bunt angelegte Trapeze, Parallelogramme und Rechtecke. Die 24 Pferdekräfte rattern an kahlem, verwachsenem, durchrissenem, wildem Karst vorbei. Die Steinflanken rechts gehören zum Lovchen. 600 Meter hoch, an scharfer Biegung, ist das letzte österreichische Gebäude, C.K. Zestarska Kutscha, das Wegeinräumerhäuschen, doch ist auch Mokka zu haben, in winzigen Tässchen, die zur Hälfte von Kaffeesatz erfüllt sind. Der Herd in Zimmermitte wird mit grünem Reisig geheizt, sodass dicker Rauch in der Stube lagert. Kürzer werden die Windungen der Serpentine. Hinten, zwischen dunklen Karsttürmen, sieht man die bisherige Strecke wie einen Seidenfaden, in den Knoten geschlungen sind. Man befürchtet, dass das Auto ins Schlingern geraten könnte, worauf es unfehlbar in die 100 Meter tiefen Abgründe stürzen müsste. An besonders schroffen Kurven sind etwa 4 Meter lange niedrige Mauern errichtet, zwischen ihnen Prellböcke eingerammt. Hinab schauen wir auf den Vermatsch, in dessen Schutz sich die Garnison und die Schiffe bei Cattaro so sicher fühlten, dessen Forts uns am Anfang der Fahrt so imponierend hoch erschienen. Tief unten liegt der Gorazda, von dem österreichische Steilgeschütze nach Cetinje zielen, und, mit freiem Auge nicht erkennbar, die Festungen San Giovanni di Cattaro und Spagnuola di Castelnuovo. Zu unseren Häupten aber leuchtet ein Gletscher des Lovtschen-Kammes. Klammer auf, der Lovtschen ist 1759 Meter hoch, der Vermatsch 789 Meter, Klammer zu. Im Defilé zwischen Mrajanik und Lovtschen verliert man das Meer aus dem Gesichtsfeld. An der Tafel, die in einer Höhe von 904 Metern die Grenze bezeichnet, jagt der Autobus ungehindert vorbei. Kahles Land. Halt. Njegusch, die erste montenegrinische Stadt. Eine Stunde später sind wir in Cetinje. Die Blockade hat Benzinmangel mit sich gebracht und der Autoverkehr mit Rijeka ist eingestellt. Man wüsste nicht, was mit dem Vormittag anzufangen. Die Sehenswürdigkeiten von Cetinje sind bald besichtigt. Protzige Gesandtschaftspaläste, Wettrüsten der Architekten, fensterlose, ebenerdige Häuser, der runde Klosterturm auf einem Felsen. Wie gesagt, man wüsste nicht, wie man den Vormittag verbringen sollte, könnte man nicht den König besuchen. Links im Hochparterre des Konaks ist die Antichambre mit 3 Ölgemälden. Leute warten, ein Adjutant sitzt beim Tisch, vor ihm liegt ein Bogen, in den Namen und Begehr jedes Audienzwerbers eingetragen wird. Da man Journalist ist, muss man zuerst ins Ministerium des Äußeren. Das ist drüben, im Regierungspalais, dem einzigen montenegrinischen Gebäude in Cetinje, außer dem Königsschloss, das ein Stockwerk hat. Einige Zimmer sind als Lazarett eingerichtet, vor denen Verletzte und Angehörige der Patienten stehen. Eine Tür mit den Aufschriften KR.C. Ministarstvo Unutrašnjih Djela, Ministère Royal des Affaires Étrangères, öffnend, sieht man einen jungen Mann in roter Duschanka. Nein, er sei nicht der Minister, nur der Diener. Aber er werde den Herrn Minister gleich holen. Was nicht wörtlich zu nehmen ist, er bringt bloß den Ministerialsekretär Milo Ramadanovic, der vor allem dahin informiert, ein Interview mit dem König müsse noch am selben Tag der Kabinettszensur vorgelegt und im adressierten Kuvert dem Ministerium zur Expedition überlassen werden. Klammer auf. Das Land ist klein und ohne diese Vorsichtsmaßregeln könnte ein Journalist europäische Verwicklungen hervorrufen, indem er das Königswort deutelt und verdreht. Eckige Klammer. Könnte er das nicht trotz der Zensur verüben, wenn er nach Österreich hinüberfährt und dort schreibt oder telegrafiert, wozu er Lust hat? Eckige Klammer zu, Klammer zu. Der Herr Ministerialsekretär begleitet zu seiner Majestät. König Nikita geht im Audienzsaal, einem gebohnerten Salon mit Riesenvasen, auf und ab. Ein mit grauem Bart auf Wange und Hals geschmückter dicker Herr, der in hellblauen Hosen, hellrotem, goldgesticktem Rock und roter Schärpe noch dicker wirkt, die Röllchen rund und von majestätischer Größe. Er ist trotz seiner 70 und trotz der Korpulenz von großer Beweglichkeit. Während des Gesprächs zieht er eine silberne Dose aus der Bauchbinde, in welchem Augenblick der an der Wand stehende Adjutant mit einem Feuerzeug herbeispringt. Kaum, dass der Ministergehilfe den Novinar is Praga präsentiert und dieser seinen Wunsch, die accepté un recueil authentique de la situation vorgebracht hat, beginnt der König in lautem Ton und mit lebhaften Handbewegungen zu erklären, Montenegro könne Scutari unmöglich herausgeben. Niemals. Der Zugang zum Meer sei die einzige Existenzmöglichkeit des Staates, der Bojana-Fluss sein Lebensnerv, und der gelähmt bliebe das Ostufer albanisch. Die Bojana und der Scutari-See seien für Montenegro und den ganzen Welthandel absolut wertlos, wenn sie nicht in der Hand einer zivilisierten, christlichen Nation wären, sondern in der der wilden Albaner. Dadurch würden die Balkanwirren nur eternisiert, denn man vermag die montenegrinischen Wünsche nach Erfüllung dieses lebenswichtigen Anspruches niemals zu unterbinden. Die Mächte sprechen von Prestige, aber niemand bedenkt, dass das Königreich Montenegro auch ein Prestige zu wahren hat. Wir haben in unserem Kriege gegen die Türken die Stadt unter furchtbaren Opfern erobert und können sie trotz dem Marsch der Großmächte, trotz Flottendemonstration und Blockade nicht herausgeben. Um keinen Preis der Welt. Der Interviewer wagt zu fragen, ob nicht eine Recompense möglich sei, aber seine Majestät erwidert, energisch im Ton, diplomatisch im Wortlaut, Montenegro hat alle Versuche, sich durch eine Entschädigung abfinden zu lassen, weit zurückgewiesen. Es gibt keinen Ersatz für Scutari. Das ist Nikitas letztes königliches Wort. Er wendet sich um. Er will dem Interviewer nun einmal Scutari nicht abtreten. Der geht zum Ausgang. Seine Majestät besinnt sich, ruft ihm Nazdar zu und lacht glücklich, weil ihm der tschechische Gruß eingefallen ist. Am Nachmittag erhält man die Einladung zur Hoftafel, am Abend wohnt man ihr bei, aber sie verläuft schmerzlos. Birnensuppe, Hammelbraten mit Sauce Tartar, Torte, Eis und Mokka. Der König bleibt nur eine halbe Stunde. Es sind noch zwei Ministerialbeamten beigezogen, zwei Konsuln, die vor der Belagerung Scutaris geflüchtet waren und nun zurückkehren. Und ein höherer türkischer Funktionär, der bei der Eroberung Scutaris gefangen genommen und jetzt freigelassen wurde. Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Klaus Missfeld.